Radolf Rothor in geheimer Mission. Teil 2. Die Kloaken von Kakophonia. Hallo, ich melde mich hier aus den tröpfelnden Kloaken von Kakophonia. Hier riecht es nicht nur schlecht, in den kakophonischen Kloaken werden auch alle Geräusche entsorgt, die keiner mehr haben will. Also vielleicht das ideale Versteck für das güldene Furzhorn. An den rostigen Wänden dieses Tunnels befinden sich rechts und links Klappen, aus denen die Geräusche von oben... Nein, da hat jemand geduscht. Diese Klappe ist bestimmt besser. Werden die Geräusche aus den Wohnzimmern über mir entsorgt. Und hier, hoppla. Das, der gesamte Verkehrslärm. Und was haben wir hier? Oh, Backe. Das ist der Müll aus über 70 Fernsehkanälen. Ekelerregend. Ja, mal schnell weiter. Und was ist mit dieser Klappe hier? Oh. Ich glaube, das ist eine ganz heiße Spur. Richtig, das sind die Klänge des berühmten Doppelfurzhorns, das im 18. Jahrhundert auf Postkutschen als akustischer Richtungsgeber fungieren konnte. Das Mundstück gab es übrigens in den Geschmacksrichtungen Apfel, Waldmeister und Sachertorte. Hier muss ich weiter. Ich melde mich gleich wieder.